hab aufgehört, Sinn zu suchen. Sinnlosigkeit ist ein Motor. Ich hab aufgehört, auf Reaktion zu warten, bis mein eigenes Echo als Rotor. So oder ähnlich waren die Worte des Mannes, der es schaffte. Ich hab aufgehört, aufzuhören und wieder anzufangen, anzufangen. So ähnlich, oder waren die Worte der Frau, die es geschafft hat?